Die Internetnachrichtenagentur der USA NK News berichtete am 3. August über den Bau der Dömungstraße, die dem Aussehen eines zivilisierten Sozialistenstaates entsprechend als eine neue moderne Straße in Pyongyang, Hauptstadt der DVRK, entsteht. Innerhalb von nur 74 Tagen seit dem Beginn der Bauarbeit sei der Skelettbau eines rund 200 Meter hohen 70-stöckigen Wohnhauses beendet worden. Während des 200-Tage-Kampfes gehe der Bau der Dömungstraße in Pyongyang im sehr hohen Tempo vonstatten.